Ba ba ba ba. Wie ging eure Schulglocke? Ba ba ba ba. Wirklich jetzt? Wirklich? So eine ja. Schule hast du besucht? Die amerikanische Highschool? Dam dam dam dam. Dam dam dam dam. Pause. Ihr habt jetzt 5 Minuten Pause. Also wenn ihr gerade alle in der U-Bahn euch umgeguckt habt, wer gerade auch diesen Gong vervollständigt hat, der ist ein Podcast-UFO-Hörer. Sagt doch mal Hallo. Sagt, bringt euch mal zu. Wir brauchen noch immer dieses geheime Handzeichen wie die Welle. Weißt du, wir brauchen dieses, das ist echt uncool. Dafür, dass es so eine faschistische Gruppe geworden ist, ist diese Welle immer noch echt uncool. Hitler hat gab's schon was. Gab es das jetzt eigentlich wirklich oder nicht? Weiß ich doch nicht. Dieser Film, das Experiment, wo die alle so eine faschistoide Gemeinschaft gründen, um den Leuten zu zeigen. Niemand weiß, ob es das gibt. Wie dumm müssen die Schüler sein, um da nicht rausfallen? So, ah, ihr glaubt nicht, dass Deutsche zu Nazis werden konnten? Na, komisch, dass wir dieses neue Projekt, wo wir alle irgendwie in Gruppen eingeteilt werden, genau gestaltet haben, nachdem der Lehrer gesagt hat, wie ihr glaubt nicht, dass sowas auch bei euch passieren kann. Kommt euch das nicht komisch vor? Du bist ein Verräter, du bist oder vor allem, was für eine komische Situation, dass alle unfähige Leute, dumme Leute waren. Ich meine, die Meinung zu vertreten, dass es nicht normal passieren wird und so, ist ja einfach doof. Hatten die keine Mathe oder was? Ja, genau, haben die ganze Zeit, nee, die haben auch schon normal Unterricht gehabt dann noch. Hörst du das? Ich habe meinen Bart ein bisschen wachsen lassen. Und du rasiert. Du hast rasiert. Heißt, wir treffen uns irgendwann in der Mitte. Ich nehme zu und habe meinen Bart wachsen lassen. Ich muss noch ganz kurz eine Cashew-Kern essen. Vor allem, es sind Cashews und Cranberries. Welcher wahnsinnige, sagen wir mal, was für ein wahnsinniges Genie ist auf diese Idee gekommen, das zu kreuzen. Es ist nämlich perfekt. Manchmal denke ich mir, ich habe mich auch mal eine Limonade selber gemacht und habe ich noch Ingwer hinzugefügt. Ich dachte mir, what? War natürlich nicht meine Idee, sondern auch ebenfalls, ich glaube, sogar von dem gleichen Genie. Da ist irgendwer auf die Idee gekommen, herauszuschmecken, was fehlt für einen Geschmack und dann aus dem anderen Spektrum noch was hinzugefügt. Und ich glaube, das ist ganz mathematisch. Die Kranbeere, klassische Kranbeere und Cashews treffen schon ganz gut. Ich glaube, das ist wie Musik. Es ist schon was Subjektives, aber ich glaube, da ist ein ganz hardcore wissenschaftlicher Grund dahinter. Du hast halt die 5 verschiedenen Geschmacksfarben. Big Mac, Whopper, Apfeltasche. Süß-sauer. Und süß-sauer. Und daraus setzt man dann so alles so zusammen. Kann gut sein. Das ist wie ein großes Spektrum. Gibt es auch Komplementärgeschmäcker von einem anderen Spektrum? Passen die dann ganz besonders gut zusammen oder passen die dann gar nicht gut zusammen? Weiß ich nicht. Ja, oder halt so süß und herb. Unser Biolehrer damals hatte keine Zunge. Also die Zunge war noch da, aber die Geschmacksnerven hat er verloren. Weil er hat seinen Geruchssinn verloren. Der ist nämlich als Kind ganz auf seine Nase gefallen. Glaube ich. Und hat er halt, und da sind dann die Geschmackszellen dann irgendwie sind ja verbunden mit der Zunge und der Nase. Das merkt man auch manchmal, wenn man sehr krank ist und die Nase zusitzt, schmeckt man nicht mehr. Das habe ich schon ganz oft gehabt. Und der hat halt nie geschmeckt. Das Einzige, was er noch geschmeckt hat, war bitter. Und das denke ich mir, das ist doch die Hölle. Das Schlimmste. Der isst einfach ein Schnitzel und es schmeckt bitter. Aber wie oft muss man auf die Nase fallen, damit die Geschmacksnerven sagen, Leute, ey, wenn ihr uns nicht um euch kümmert, dann sind wir raus. Wir sind hier raus, die Arbeitsbedingungen sind furchtbar, die ganze Zeit läuft er gegen einen scheiß Baum. Ja, und vor allem war das dann ein laufender Prozess, wo er sagt, irgendwie je häufiger ich auf die Nase falle, desto weniger schmecke. Versuche ich es nochmal. Der Effekt der Woche möchte ich kurz ankündigen. Oh Mann, ey, jetzt habe ich die ganze Zeit so Nussstücke im Mund. Ja. Der Effekt der Woche. Ich war wieder auf der Suche nach einem Effekt. Ich möchte euch einen neuen Effekt präsentieren. Und den Effekt, den ich euch diese Woche vorstellen möchte, ist der Lazarus-Effekt. Stefan Tietze, was ist der Lazarus-Effekt? Das ist der Effekt, dass wenn du zu nah an die Sonne fliegst, du merkst, je näher du an die Sonne fliegst, desto mehr merkst du, dass du keine Ahnung hast, wer Lazarus eigentlich ist. Und dann verbrennst du an der Sonne. Weil völlig richtig, 100 Punkte für Stefan Tietze. Dankeschön. Lazarus-Effekt. A, hat was mit Zeitreisen zu tun. B, hat was mit Tieren zu tun. C, hat was mit Gebäuden zu tun. Mir gefällt diese neue Quizrichtung nicht, die wir einstellen. Oder D, hat was mit Essen zu tun. Oder E. Oder ich sag, E, dieses Format ist jetzt schon so gut Gebäude, wie tot. Gebäude, sag ich. Falsch. Tiere. Richtig. Ja. Das ist die neue Rubrik, der Effekt der Woche. Ein bisschen interaktiv, Leute. Wenn ihr die Antwort wisst, erklär doch jetzt mal. Der Lazarus ist der Effekt, dass wenn man ein Tier, von dem man dachte, es sei ausgestorben, es aber dann doch noch mal findet. Und wann kann man das anwenden im Alltag? Es gibt tatsächlich eine Liste von ausgestorbenen Tieren. Hast du dir nicht ausgedacht, oder was? Nein. Es gibt eine Liste von Tieren, die ausgestorben waren und dann doch wieder gefunden wurden. Mhm, das stimmt auch. Wie geil ist das denn? Sowohl Pflanzen als auch Tiere. Aber es, Totgeglaubte leben länger. Es gibt auch eine Liste von Prominenten, die schon mal als für tot erklärt wurden. Wo Leute wirklich, hier, Emma Watson, die wurde schon mal für tot erklärt für einen Tag. Taylor Lautner, wo ich damals als Twilight-Fan dachte, was? Du siehst so ein bisschen aus wie Taylor Lautner. Echt jetzt? Ich glaube, wenn du ein bisschen trainieren würdest und ein bisschen Solarium gehen würdest, echt jetzt? Hättest du diesen Taylor Lautner-Blick. Aber dann wäre das wär schon ganz schön. Ganz zu enge Augen, ganz ich zusammen. Ich winzige Augen habe ich. Du hast auch kaum Raumsicht, weil die beiden sich fast lecken eigentlich vom Sichtfeld. Ja, genau. Ich sehe auch ein bisschen breitbildlich, weil ich habe so sehr schmale Augen. Du hast auch Bild im Bild, ne? Ich glaube, die meisten sehen so 16:9 ungefähr. Mhm. Bei mir ist es eher so 1:2,7 sowas. So klassisches Kino-Breitbildformat. Ja. Ist ganz schwer zu sagen, welche Form sein Sichtfeld hat. Ist es ein Oval? Sind es zwei Ovale? Ich glaube, es ist fast. Ja, oh. Eher, ich würde es eher einen Grad angeben, weil es ja schon. Du hast ja auch peripheres Sehen rechts und links. Wenn du mal deine Hände ganz schnell bewegst, wenn ihr alle mal kurz eure Hände hochnehmt, sie neben euren Kopf faltet, wie ein großes, als ob ihr den Fernseher darstellen wolltet, und dann eure Hände nach vorne bewegt ganz schnell. Dann, so erkennt ihr jetzt gerade übrigens die anderen Podcast-Zuhörer und ihr seht, dass ihr noch ein peripheres Sehen habt. Und wenn jetzt das alle in der U-Bahn macht, dann hebt ihr vielleicht ab. Was war das denn? Die U6! Die U6! Tschüss, U6! Ciao! Was gibt's Neues aus der Welt des Stefan T? Stefan T hat keine neue Phase eingeschlagen, er ist weiterhin bei sich. Weit in der Formel-1-Phase. In der Zwischenwelt gefangen. Nee, ich habe mich, ich bin jetzt in so einer Flugzeugphase. Mhm. Tatsächlich hat YouTube, ist mir jetzt quasi, es veranschaulicht mir bildlich, was ich für eine Phase habe. Weil achtet mal drauf, wenn ihr eingeloggt seid, einen Account habt und regelmäßig Videos guckt, dann werden euch irgendwann nicht nur eure Abonnements vorgeschlagen, die neuen Videos von den Rocket Beans, die neuen Videos von Good Arbeit Originals. Nein, sonst irgendwann werden halt auch Themengebiete vorgeschlagen. Mhm. Themengebiet Formel 1. Mhm. Jetzt habe ich ein Themengebiet Flugzeug, weil ich zwei Flugzeugvideos angeguckt habe, weil ich das cool fand, Emergency Landings. Weil mittlerweile ist es sehr gut dokumentiert. Und wenn Leute Emergency haben und dann fallen diese Westen runter, fangen Leute einfach an zu filmen. Was natürlich großartig ist für Leute wie mich, die dann mal so eine Situation miterleben können. Wie cool ist das denn? Und die Crew, stellt sich raus, ist immer total aufgebracht und nervös. Halt so, wie man denkt, bitte seid niemals aufgebracht und nervös. Die Crew ist immer so, läuft immer durch die. Und dann helfen die wirklich erst sich selber, dann den Kindern, habe ich auch gesehen in diesem Video. Also Leute machen das wirklich. Und dann sieht man auch rechts das Triebwerk in Flammen und Notwasserungen und so ein Bullshit. Kann man alles mittlerweile bei YouTube angucken. Das fand ich ganz interessant. Wie viele davon gibt es denn da so pro Jahr? Weiß ich noch nicht so viele, oder? Gar nicht so viele, nee. Was cool ist, war dieser JetBlue Vorfall, wo vorne das Schnauze? Nee, wie heißt das denn? Gear, das Front Gear. Fahrwerk. Fahrwerk, das Frontfahrwerk, hat sich verkeilt und konnte nicht wieder reingezogen werden. War dann quasi quer, stand das dann. Und es musste landen auf diesem queren. Und die wussten nicht, ob das Flugzeug wieder vorne überkippt vielleicht so oder nicht bremsen kann. Das wussten die halt auch. Deswegen haben die Landung, haben Filmteams gefilmt, weil die wussten, was gleich passiert. Und die Leute innen drin haben auch gefilmt. Ganz spannend. Und das Bordprogramm, der Film wird unterbrochen. Wo ich mir auch mal dachte, ich will nicht zu Hermine Granger sterben, die da irgendwie gerade mit Viktor Krumm tanzt. Dann läuft da irgendwie Harry Potter im Fernsehen. Und ich will da nicht dabei sterben. Nee, es geht einfach aus. Und dann kommt so eine Warnmeldung. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist gut. Wir müssen aber noch mal, also wir sind ja auch so ein bisschen Improver. Wir wollen die Gesellschaft verbessern, wir wollen das Podcast UFO Mission, falls ihr uns mal wieder besprechen wollt oder einen Artikel über uns schreiben wollt, unsere einzige Mission ist eigentlich, euch das Leben besser zu machen, das Leben zu analysieren und zu gucken, wie kann man es besser machen. Service-Podcast. Wir haben nicht unbedingt immer den besten Tipp, wie das besser ist. Wir machen auch manchmal, zeigen wir nur auf Fehler und machen auf die aufmerksam. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass beim Fliegen nicht geklärt ist, ob es gesellschaftlich erlaubt ist, den Sitz zurückzumachen. Mhm. Weil ich habe mich beobachtet auf dem Hinflug zu Malediven. Echt, du warst auf den Malediven? Ja, ganz toll, muss ich mal in Folge erzählen. Also da waren Drochen und so, Wahnsinn, tolle Tiere. Und dann bin ich da hingeflogen und vor mir waren eine Frau und ein Kind und die waren super nervig, super anstrengend, haben die ganze Zeit auch gemeckert und haben das Essen zurückgeben lassen, wo ich mir denke, was erwartet ihr in dem Flugzeug für ein Essen? Und haben sofort die Sitze zurückgemacht. Bin ich in Sekunde 10 des Fluges, wo diese Lampen aus waren, die Sitze auch ohne zu fragen. Und ich habe halt gerade dann Larry David, Curb Your Enthusiasm geguckt Und dann in dem Moment ging der Sitze zurück. Ich denke mir, what? Und dann habe ich diese Musik von Larry David ging an. Ich dachte mir, ja, das ist genau so eine Situation gerade. Und ich war kurz davor, was zu sagen. Auch es ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied, ob du jetzt dich umdrehst, fragst, ist es kurz okay, wenn ich den Sitz zurückmache? Und dann, oder langsam zurückmache, so sorry, mit diesem Blick, diesem entschuldigenden Blick. Oder ob du einfach ohne zu fragen einfach bumm nach hinten knallst, den Laptop hinter dir fast zum Einsturz bringst. Lass das mal durchgehen. Ich meine, dieses um Erlaubnis fragen ist für mich eine Farce. Kannst du dir vorstellen, dass du machst den Anschein eines gesellschaftlichen Diskurses zumindest. Ja, aber niemand sagt nein. Würde jemals sagen nein. Aber das ist doch gut. Aber dann damit nimmst du deinem Hintermann die Möglichkeit, sich zu ärgern. Und das ist eigentlich das eigentliche Verbrechen. Wenn du ein Arschloch bist, musst du deinem Hintermann gestatten, die Möglichkeit geben, dass er in seinem Podcast die ICE-Story erzählen kann, wie so ein Arschloch, so ein langer Arschloch mit Bermuda-Hose und Rochenhut, sich da irgendwie zurückgelehnt die hat. Die gab es umsonst am Flughafen. Ein Flugzeug ruiniert hat. Das, finde ich, ist wichtig. Und aber schön finde ich auch dieses ja, sorry, das passiert jetzt leid. Halt. Ja, und mit diesem angespitzten Mundwinkel und so ein bisschen Zähne zeigen, so. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir auch ein Nackenkissen gekauft, jetzt zum ersten Mal. Weil ich war mal Kontra-Nackenkissen, ich bin jetzt Pro-Nackenkissen. Nackenkissen ist eigentlich eine tolle Sache. Nee. Man muss herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe den Hinflug habe ich mich rumgeräkelt, um herauszufinden, wie es funktioniert. Rückflug habe ich dann herausgefiggert. Aber der erste Flug, da habe ich mich aufgeregt. Der Sitz kam zurück, ich war stocksauer. Und zurück, der Rückflug, hat jemand vor mir wieder den Sitz zurückgemacht und ich habe ihn sofort auch zurückgemacht. Ja, das ist halt so ein Domino-Effekt. Und es war der beste Flug. Ich habe die ganze Zeit den Sitz zurückgemacht und es war der beste Flug. Und ich denke mir, okay, selbst in meinem Kopf ist es nicht klar geklärt. Was darf man nicht? Darf man sich aufregen? Darf man der Stewardess sagen, Entschuldigung, der hat jetzt schon seit 10 Minuten den Sitz runtergemacht? Ja, viel Spaß. Holst du Mutti und dann hast du eine sehr unangenehme Situation. Ich frage mich wirklich, also da sollte man was klären vernünftig. Also entweder, die haben diese Funktion eingebaut, man kann den Sitz zurückmachen, manche werben sogar mit manchen Airlines, dass man den jetzt weiter zurückmachen kann. Dann denke ich mir, okay. so ein Bild von so einer glücklichen Person, die nach hinten liegt und die Person dahinter wirklich so komplett immer saurer. Genervt. Einfach. Und je saurer die Person ist, desto besser die Airline. What? Und dann denke ich mir auch, also klärt das jetzt mal bitte. Sagt, ist es okay? Und dann kann jemand zwischendurch sagen, so, dass oben wie so ein Anschnallzeichen auch für dieses Zurückmachzeichen erscheint, sondern dass die Tür erstmal sagt, okay, ganz kurz, ist es jetzt gesellschaftlich akzeptiert, dass alle kurz ihren Sitz zurückmachen, weil dann haben alle genug Platz. Ja. Weil du bist auch in das Arschloch, weil hinter dir, wenn vor dir das jemand macht und du machst es deswegen, dann kannst du ja blamen auf den Vordermann von dir. Das ist eine ganz interessante Metapher für gesellschaftliche Prozesse, weißt du, wenn du von oben immer nur Ärger kriegst, dann gibst du dir nach unten weiter und am Ende sitzt der Typ, der ganz hinten sitzt, der ihn nicht nach hinten machen kann und das ist halt die Unterschicht. Ja, aber Flugzeug ist halt auch Diktatur, weil die haben oben halt diese Anzeiger, weißt du? Und, das zeichnet eine Diktatur aus, dass sie oben so Anzeiger haben? Ja, nee, eine Metapher, du bist jetzt nicht mitgegangen, diesen Schritt, den ich die Transferleistung, die ich von dir erwartet hätte. Mhm. Die Anzeigen von oben sind natürlich ganz klare Befehle. In dem Moment, wo die Anschaltzeichen ausgehen, hört man doch das Klackern und die Leute stürmen zum Bathroom. Und in dem Moment, wo oben so ein jetzt könnt ihr den Sitz zurückmachen entscheiden würde, würden alle das sofort machen und sich gut fühlen. Was sagst du zu den Hände auf Lehne? Passiert bei mir tatsächlich oft beim Zugfahren, dass jemand die Hände oben über seinen Kopf auf die eigene Lehne des Sitzes legt. What? Sodass der Hintermann wirklich die Fingernägel im Gesicht hat. Ja, kitzeln. Sofort instant. Habe ich tatsächlich gemacht, so ganz leicht anpusten. Ganz leicht anpusten. Oder bis die Person irgendwann es wegnimmt. Und weißt du nicht genau. Aufstoßen und anpusten. Das ist das Beste. Ja, oder halt der klassische Niestrick. Einfach dreimal ordentlich drauf niesen auf die Hände. Oder so rum unten einen Rucksack nochmal hochholen, damit die Haare immer so kontinuierlich an die Hände kommen. Ja. Oder das Essen so dran schmieren. Nee, weißt du, das ist ein Problem. Und ich hatte mal auf dem Flug nach New York, er war neben mir ein Holländer. Und das sage ich, weil das ebenfalls das größte Volk der Erde ist. Durchschnittlich sind das die größten Menschen. So. Und rechts neben mir, das großartigste Volk der Erde. Oder ich dachte, das ist das größte Volk. Master Race, ach so. Wirklich? Hast du die Fakten da? Kurz so ein Stirnrunzel. Aber du hast mich auch nicht unterbrochen. Nee. Du hast es kurz geglaubt. Ich guck mal, wo er damit hingeht. Und rechts neben mir war auch ein sehr großer, ebenfalls in meinem Alter, ein Junge in meinem Alter. Und das war echt unangenehm, weil der ähnlich wie ich verfahren ist, nämlich Toilettenpausen nutzen, um um Fußraum und Armraum einzunehmen. Mhm. Also in dem Moment, wo man kurz eine Unaufmerksamkeit ausnutzen, er war kurz in seinem Rucksack oben, direkt ausgebreitet, direkt so ausgefahren, wie das Flugzeug so Landeklappen ausfährt, direkt ein bisschen expandiert und dann, das musst du so stückweise machen, peu à peu. Es ist ein Kampf. Es ist ein Aussitzen. Flugzeug ist Krieg. Es ist ein Aussitzen. Ja. Nee, und dann neuerdings zeigt mir YouTube deswegen die ganzen Flugzeugsachen an. Das ist auch. Und dann denke ich mir, ja gut, man weiß bei mir nicht, was zuerst da war. Das Interesse oder dass jemand mir das Interesse aufprojiziert quasi. Aber ich fände so ein Evaluationsgespräch ganz gut mit so einem Stewardess-Team, das dann irgendwie so, genau, wir haben ja in der Ausbildung gesagt, wenn was passiert, ruhig bleiben, den Leuten helfen. Wir gucken mal ganz kurz ins Video rein. Oh mein Gott! Geschehnisse! Ich spreche aus! Das ist doch nie passiert! Und jetzt wollte ich ganz kurz mal drauf eingehen. Fällt Ihnen selbst auf, ja, was man da hätte besser machen? Also, es geht jetzt wirklich nur um konstruktives Feedback. Ist Ihnen was jetzt auf den ersten Blick als aufgefallen, wo man vielleicht was verbessern kann? Ja, zum einen habe ich ja mal diese Serviette um den Hals. Die hat man da jetzt, hat man gesehen, habe ich den Knoten ein bisschen gelöst. Aber das war auch ein langer Flug, deswegen habe ich das ein bisschen gelöst. Ja, interessant, dass Sie es ansprechen. Sie haben ja den Knoten tatsächlich gelöst, um dann dieses eine kleine Mädchen, das in dem Weg stand, damit zu erdrosseln. Da wollte ich vielleicht nochmal reingehen. Haben Sie da vielleicht eine Idee, wie man es einfach irgendwie den Komfort für die Passagiere verbessern kann? Man sagt, man soll erst sich helfen und dann den Kindern. Ja, ja. Und das war das Kind halt im Weg. Ja. Aber da ich mir ja selber erstmal helfen sollte, das Flugzeug zu verlassen, habe ich das Kind dann erstmal in dem Moment halt erdrosselt. Mhm. Und im Nachhinein hätte man ihm ja noch helfen können. Da war es dann aber leider ja. Wir scrollen mal ein bisschen vor. Hier brechen Sie jetzt in das Cockpit ein und reißen den Piloten von seinem Sitz und packen den Steuerungsknüppel. Nicht ganz zu vergessen mit den Worten, das kriege ich besser ja selber hin als Sie. Ja, richtig. Was ja dann tatsächlich nicht so passiert hat nicht ist. So, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Ich habe diesen Flugsimulator X, wo man irgendwann aufgehört hat, auch ist erst 2008, 2009, dann irgendwann kam X. Dann dachte ich mir, wenn ich da gut bin drin und so Level 10 erreicht habe, dann kann ich auch eine Boeing 747 einfach locker landen. Ich ziehe das Video mal in die Dropbox. Sie gucken es einfach selber noch mal an. Aber ansonsten einfach toi, toi, toi für den nächsten Flug. Dankeschön. Und das wird schon. Vielen Dank. Also, du hast mitbekommen, dass das Flugzeug, dass der letzte Flug von Air Berlin, dass sie so ein crazy Manöver über Düsseldorf gemacht Looping. Haben. Kein Looping, aber fast. Aber auch nicht, es ist so lang, leicht anders geflogen als die meisten Flugzeuge, so nah am Tower vorbei, aber auch nicht so richtig nah. Aber Leute standen davor, so Planespotter, die sagten so, oh mein Gott. Und da war auch aus dem Tower, hat man dann Leute gehört, die gesagt haben, ja wow, wir haben es gerade gesehen, die mit dem Captain gesprochen haben, wir haben es gesehen, ganz, ganz toll. Und man denkt sich so, ja, war das so toll. Er ist einfach ein bisschen im Kreis geflogen über Düsseldorf. Oh. Und dann haben sich Leute beschwert, ganz toll. Aber haben ganz jetzt Anwohner, sind Todesangst. Alle Piloten jetzt raus, oder was? Oder können die einfach bei woanders mitfliegen? Ja, die werden dann einfach jetzt schön zu TUI Fly geholt und dann ist ja gut. Oder Lufthansa. Ich glaube, die haben. Aber ich meine, es müssen ja immer noch genauso viele Leute fliegen. Also es braucht ja genauso viele Flugzeuge. Also müssen die ja einfach woanders unterkommen. Mhm. Also werden jetzt nicht einfach weniger Leute fliegen, weil eine Firma pleite gegangen ist. Oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein guter Punkt. Es müssen doch genauso viele Leute fliegen. Also sollte eigentlich niemand seinen Job verlieren dürfen. Ja, sag das mal den Leuten, die jetzt am Arbeitsmarkt kämpfen und weinen und ihre Familien ernähren müssen. Wenn ihr einen weinenden Air Berlin-Mitarbeiter seht, gebt ihm einen USB-Stick mit dieser Podcast-UFO-Folge drauf und hört ihn an und er wird merken, es ist völlig unbegründet, völlig unlogisch, dass er gerade keinen Job hat. Ist auch nicht schlecht. Er ist nicht nur traurig, sondern auch wütend dann im Anschluss. Zählen jetzt eigentlich Air Berlin-Mitarbeiter zu ausgestorbenen Tierarten? Oh! Wo wir beim Thema waren. Und wenn die wieder gefunden werden, dann. Warum ein Lazarus-Effekt jetzt? Weil tatsächlich, habe ich auch recherchiert, man hat ja so Jesus Greatest Hits auf dem Schirm, ne? Auf Wasser laufen, weinen, Blinde heilen, was viele vergessen. Jesus hat auch mal in so einem Nebensatz einfach einen Mensch von den Toten wieder auferstehen lassen. Ja. Yeah. Ist es tatsächlich so. Und der Typ hieß Lazarus. Mhm. Und deswegen Lazarus von den Toten auferstanden. Aber dass man das so überspringt. Aber ich finde einfach interessant, ob es irgendwann mal auch Tiere gibt, die dann wieder ausgestorben gelten, dann wieder gefunden werden. Wieder ausstellen, so eine scheiß Spitzmaus, wo man so sagt, so, Leute, wie machen wir es jetzt? Was machen wir jetzt? Ihr seid jetzt entweder ihr sterbt alle, geht mal rechts. Alle, die sterben wollen, gehen mal jetzt rechts rüber. Die fucking Moskauer Spitzmaus. Seit 120 Jahren, alle drei Jahre, oh, ich bin da, immer wieder ausgestorben. Ey, es gibt ja diese Heuschreckenart, die alle vier Jahre schlüpft, wo dann immer so eine Plage entsteht. Die immer nur alle vier Jahre, weil der Zyklus so seltsam ist. Nee. Die leben jedes Jahr, aber durch deren Zyklus, wie die sich vermehren, entsteht so eine komische mathematische Formel, dass sie alle vier Jahre eine Plage haben. Alle vier Jahre gibt es irgendwo in diesem Land, Australien, das ist ja das Land der crazy Tierarten, aber die haben dann so eine Heuschreckenplage, weil da genau dann die Anzahl der Männchen und Weibchen so ist, dass da, lest das mal nach, ist spannend, kann man irgendwo nachlesen. Ja. Nochmal zurück zu den Flugzeugen. Ja. Wir machen immer heute Lazarus-Effekt ein bisschen. Ein bisschen Flugzeuge. Genau, ein bisschen das, damit ihr es drauf habt und dann wieder zum Flugzeugen. Ja. Genau, Flugzeuge. Meine Frage, schließen die ab? Also, angenommen, weil zu den Malediven haben die dann auch gesagt, ja, wir, da hat jemand gefragt, und wie lange bleiben Sie jetzt hier in diesem Paradies? Und hat die Stewardess gesagt, ach, wir fliegen übermorgen wieder nach Hause. Okay, übermorgen fangen sie nach Hause. Okay, heißt, das Flugzeug steht da jetzt 2 Tage lang rum, weil das fliegt ja jetzt niemand mehr zurück. Oder eine andere Crew, weiß ich nicht. Schätze ich aber nicht. Ich glaube, die werden einfach alle für 2 Tage da untergebracht und fliegen dann gemeinsam wieder zurück. Ich glaube nicht, dass ein Flugzeug einen Tag lang rumsteht. Aber die, es gibt ja auch so Hallen an Flugzeugen und so. Ja, aber die verdienen doch Geld damit. Aber nur mal rein hypothetisch, das bleibt stehen. Schließen die das dann ab? Was meinst du, zum Schloss? Ja, haben die dann so ein Fahrwerk dann in so einem Schloss, an so einem Boller? So eine Fahrradkette. So ein Zahlenschloss. die Zahl ist 5515, nicht weiter sagen. Und der Passagier aus G3. Und da kommen mir so Leute angeschlichen, die dann dran rumfummeln und sagen, haut ab, haut ab, ksch, ksch, ksch, weg jetzt. Dafür gibt es dann diese Fahrzeuge, die Vögel und Diebe verscheuchen. So wegschieben mit so einem Flug. Am Flughafen gibt es für alles ein Fahrzeug. Aber das ist doch geil, weil ich denke mir, haben die dann so einen allgemeinen so einen Schlüssel halt, wo die dann so, und dann blinkt der kurz und ist doch gut. Und dann fahren die Spiegel so ein auch. Was ist denn das, wie schließt man das ab? Haben die so einen Schlüssel? Aber du kommst ja da auch gar nicht hoch. Du brauchst so ein Treppenauto, um da überhaupt erstmal hochzukommen. Ich wette, die sind nicht abgeschlossen einfach. Du kannst in jedes Flugzeug einfach reingehen. Der Hangar ist abgeschlossen oder so. Hangar. Der ist abgeschlossen. Hangar! Ja, es gibt gleich was zu essen. Hangar Games. Kontor. Ja, wir sind nie zu Hause in dem Flugzeug, in der Aeronautik. Aber apropos, wir wissen nicht, was Worte bedeuten. Also es gab mal, irgendwann hat mir jemand angefangen bei Pufopedia mit einem Transkript. Ja. Ich freue mich auf die Stelle Hangar, Kontor, Fragezeichen. Und dann wenn jemand irgendwann über uns einen Artikel schreibt, dann möchte ich, dass ihr das rausnimmt als Transkript. Ja. Wir haben uns ja in der letzten Folge gefragt, was sind Lagunen, was ist ein Golf, was ist eine Bucht? Wir hatten keine Ahnung. Und das Tolle darin ist, unsere geniale Community hat es natürlich mal wieder geschafft, uns aufzuklären. Und zwar mit dem perfekten Video. Ja. Es gibt genau das Video, das genau alles erklärt, was im Gewässer. Hey Stefan und Florentin, ja, an beide Begriffe. Hatte schon 800.000 Klicks, wir wissen nicht warum, aber das ist so geil. Nicht nur findest du im Internet die Antwort, nee, du findest auch genau das Richtige, die Lösung für genau dein Problem. Mir ist mal aufgefallen, dass die meisten Fragen bei gutefrage.net nicht gut sind. Ja, das möchte ich nur mal kurz sagen. Mittelmäßige Fragen. Ich finde die meisten, mittelmäßige Fragen.net, semi-gute Fragen.net. Weiß ich nicht. Ja, wo wir gerade bei Schlössern waren. Unser User Reza, @rezug, er hat uns einen Link geschickt zu einem Video von Vox. Tatsächlich ein YouTube-Kanal, den ich auch mal empfehlen kann. Vox, guter Kanal. Ich dachte immer, der hängt zusammen mit Vox. Entweder mit Fox oder mit dem deutschen Vox. Aber beides, es hat mit falsch. Beiden nichts zu tun. Ja. Vox, die machen so verschiedene Erklärvideos zu gesellschaftlichen Themen-News. Schaut mal VOX auf YouTube, guckt mal an. Aber interessant. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt auch, glaube ich, sogar ein Vox-Video, ob man Flugzeuge abschließen kann oder so. Habe ich mal gesehen. Hundertprozentig. Und da wird erklärt, was es alles ist. Ich weiß, was eine Lagune ist. Ich weiß, was eine Küste ist. Ein Golf. Atoll wurde nicht erklärt. Das ist immer noch ein Mysterium. Aber ich glaube, ein Atoll ist sowas wie ein Berg unter Wasser. Ja, vielleicht findet ihr auch mal raus, ob man Flugzeuge abschließen kann. Ich habe mich gefragt, bei Schlüsseln und Schlössern, warum man diesen, das verwirrt mich auch, und das spart auch echt viel Zeit, wenn es das nicht gäbe. Es gibt diesen Bonus-Turn. Also, angenommen, meine Wohnungstür hast du 2 Turns. Ja. So, und dann gibt es noch so einen Bonus-Turn. Und dann kannst du den Schlüssel nicht rausziehen. Dann musst du ihn wieder halb umdrehen. Weißt du, einmal quasi nicht ganz, sondern um 90 Grad nur 180 Grad drehen und dann kannst du ihn erst rausziehen. Was ist denn das für ein Bonus-Turn? Bei Schlössern gibt es einen Bonus-Turn. Du kannst nicht nämlich nur abschließen, weil du kannst auch noch ein bisschen weiter drehen. Du kannst den Schlüssel nicht rausziehen. Was ist das für eine merkwürdige Zwischenwelt, die man da plötzlich passiert? Ach so, du meinst sozusagen so Überhang, wenn man schon zweimal gedreht genau. hat und dann ich hab's mal noch weiter. Bonus-Turn genannt. Okay, wofür ist der denn gut? Das habe ich wirklich nicht verstanden. Ah ja, ich glaube, das ist vielleicht einfach technisch nicht machbar, dass man es dann nicht weiterdrehen kann, oder? Weil da blockiert dann der Riegel, weil der schon so weit ist, wie es geht. Der kann sich nicht mehr weiter bewegen. Aber wie oft ich dann schon mal den Schlüssel dann wieder in die eigentlich falsche Richtung drehen musste, um es dann rauszuziehen. Ja, was ist denn da? Ich habe mir letztens Schlösser kopieren lassen und ich finde eines der unangenehmsten, also auch unter den Top 10 Awkward Gesprächen, ist, wenn dir jemand etwas komplett Sinnvolles, Vernünftiges und Kostengünstiges anbietet, du es aber ablehnst. Der meint dann so, ja, wir können hier kopieren, wir können aber auch, wir haben ja ganz neue Schlösser, die sind doppelt so einbruchsicher und es gibt ja in Deutschland immer mehr Einbrüche und es ist ja komplett leicht, es und kostet nur 4,99 €. Aber ab dem Beginn des Satzes schon vehement mit dem Kopf geschüttelt. Genau, richtig. Und ich denke mir so, nee, alles gut, alles okay, wunderbar. Nee, und genau, es kostet sie gar nichts. Sie kriegen noch 10 € obendrauf und ihr Haus ist sicherer. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Wir kommen kostenlos bei Ihnen vorbei, bauen das ein, sie kriegen Cola. Wir haben auch diese Aktion, dass der ganze Laden dann Ihnen gehören wird. Der ganze Laden und 1 Million Dollar. Nee, danke. Wie gesagt, es kostet sie nichts, aber sie sind sicher gegen Einbrüche. Nee, einfach nicht. Arbeit vielleicht, und das weiß ist so, ich nicht. Und der andere so, ach komm ey, Mann, es geht hier um ihr Leben, um alles, was sie besitzen. Sie werden können ermordet werden im Schlaf, ihr Computer wird geklaut, alles. Er kümmert sich mehr um dein Leben als du selber. Ja. Er sorgt sich auch um dich. Ja, total. Ich so, aber was du das ja erzählt hast, dass du nur dich im Schlüssel hast nachmachen lassen und es ging lächerlich schnell. Es ging kriminell schnell. Nee, bei mir hat es eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, es war eine Bekannte von mir, die hat dann, die wollte sich Schlüssel kopieren lassen. Und das ist, glaube ich, auch ein Awkward-Gespräch, weil man weiß, irgendwas ist schiefgelaufen. Also da muss eine Kausalkette instande gekommen sein, an deren Ende nichts Gutes kann passieren, wo man danach einen Schlüssel nachmachen muss. Können Sie bitte diesen Schlüssel nachmachen? Das ist, glaube ich, dann so ein, du gehst so einen Bund ein mit, irgendwer von uns macht gerade illegalen Scheiß. Ja, ja. So. Und die dürfen es dann einfach machen. Und dann hat sie gesagt, muss ich irgendwie meine Adresse irgendwie ihnen geben oder so? Nö, ich mach das einfach. Ja, das war bei mir auch so, wo ich mir auch dachte, komme ich in 2 Tagen vorbei? Nee, in 10 Minuten ist es fertig. Wo man auch denkt, okay, das ist schon interessant. Das ist schon sehr, sehr schnell geht das dann. Es ist tatsächlich kein Problem, wenn du irgendwie, keine Ahnung, jemand bittet dich, auf sein Haus aufzupassen, kannst du einfach einen Schlüssel kopieren oder sowas, oder du. Es ist diese merkwürdige. Ich glaube, der Gesetzgeber geht davon aus, dass wenn du einen Schlüssel hast, du auch den berechtigterweise hast. Ich glaube nicht, dass einen geklauten, wenn du ihn erstmal geklaut hast, ist das Nachmachen, glaube ich, nicht mehr verboten. Weil die sagen: Props, du hast es geschafft, den zu klauen. Aber jetzt, genau wie man darf ja ausbrechen aus dem Gefängnis. Das ist ja keine Straftat. Ja. Weil die sagen: Es ist, ist schon okay. Ich glaube, viele kriminelle Dinge sind nicht so schwer. Aber ich denke mir auch zum Beispiel, wie willst du denn beweisen, dass der Schlüssel ist? Weil angenommen, du hast einen Schlüssel geklaut und dann nimmst du halt einfach die Dokumente von deinem eigenen Haustürschlüssel mit und steht dann in den Dokumenten genau drin, wie der Schlüssel aussieht und ist der dann so eingezeichnet, so die Zacken? Ja. Weil sonst kannst du einfach dein eigenes Dokument mitnehmen und den geklauten Schlüssel. Und gibt es dann eine Möglichkeit, die Dokumente und den Schlüssel zu verbinden? Oder wie läuft das denn? Ich verstehe auch nicht diese Ausweispflicht. Weil jetzt habe ich halt einen Ausweis bei mir und aber das kann man ja auch klauen. So. Ja, aber da ist ja ein Bild drauf. Ja, und eine Unterschrift. Das ist schon ein ganz schön gutes System. Verdammt nochmal! Die haben es auch geschafft. Alles gedacht. Die haben es wirklich drauf. Ey, also der Zeit zurückgehen und dann das Gesetz, ein Gesetzbuch schreiben. Das ist schon cool. Du musst an alles denken. Achso, du meinst, du bist jetzt im Mittelalter und du machst jetzt irgendwie Steuerreformen. Ja, aber auch Steuergesetze. So, nach der Weimarer Republik mussten ja auch sagen, gut, jetzt machen wir es mal vernünftig, Leute. Ja. Wir sind mit unserer Fuschtaktik nicht so durchgekommen, jetzt setzen wir uns mal hin und machen uns ein vernünftiges Gesetz, Verfassung, und haben sie sich hingesetzt und das angefangen. Das ist echt spannend, so eine Umbruchstimmung. So ein, man macht jetzt neue Feiertage, man macht ein neues Gesetz, so, das ist auch so. Ja, auch in Staatsform. So, weil die haben ja gesagt, wir müssen daraus lernen. Notstandsgesetze sind für den Arsch. Alles klar. Aber auch ein Mehrparteiensystem. Und dann wählt man so und so. Alle haben eine Erststimme und eine Zweitstimme. Und da gab es bestimmt coole Diskussionen. So. Und da standen bestimmt noch ganz andere, abstruse Ideen. So, offen. Genau, so, die entscheiden das in einem Jahr und das ist dann für 100 Jahre gültig, einfach so für immer. Ja. Es ist irgendwie, man kann sich das nicht so gut vorstellen, dass sich jetzt nochmal alles grundlegend ändert. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationending ist, ob man aufwächst mit so einem, ja, so wie es ist, ist es jetzt für immer. Aber ich glaube, so, wenn du in der DDR aufwächst oder so, da hast du nicht, dass es, weil es jetzt so schlecht ist oder so, aber sondern eher so ein, wir machen jetzt so ein Gesellschaftsprojekt, so Sozialismus, wir verändern was, das ist hier historischer Umbruch. Und dann aber auch in Abgrenzung zum Kapitalismus im Westen hast du dann auch so ein, welches System wird sich durchsetzen? Sind wir bald alle irgendwie Kommunisten oder nicht? Aber mittlerweile ist es so, man kann sich, hat gar keine Angst, dass es irgendwie eingegroovt. Es hat sich so ein bisschen eingegroovt. Hat sich eingegroovt. Alle haben es so verständigt auf ein, so wird es schon irgendwie bleiben. Deswegen, das passt ja auch so. Manchmal sehnt man sich aber auch so ein bisschen nach Veränderungen, oder? Also ich finde Neues immer besser. Neues gut. Ja. Mal so einfach mal auswürfeln. Oder mal Anarchie so für einen Monat. Purge. Oder so eine Purge-Nacht. Eine Nacht, wo alles erlaubt ist. Das ist schon eine coole Prämisse. Gab es mal ein Land, wo man es gemacht hat? Naja, aber das ist doch doof. Dann brichst du da in einen Laden ein. Und dann steht der Ladenbesitzer da und der sagt so, oh Leute, könnt ihr bitte nicht. Und er so, nein, heute ist Purge. Und er so, ja, okay, aber das ist meine Eismaschine. Muss ich morgen halt auch wieder reparieren. Ja, ich sage, Leute, bitte, komm. Vor allem, ich kaufe die Prämisse aber auch nicht ganz, weil die machen das ja, damit alle weniger morden. Ja. Damit den Rest des Jahres das sicherer ist. Ist das so? Wenn man einmal mordet hat, dann sagt man, gut, passt, dann, ich habe gemordet. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, gerade dann brichst du eine Mauer ein, weil du bringst dann, du die Hemmschwelle sinkt ja dann. Oder nächstes Jahr musst du dann zwei umbringen. Damit oder wirst du umgebracht. Ja, what? Dann ist alles verloren. Ja, es ist, glaube ich, auch nur ein Film. Zwei, drei Filme, glaube ich. Ja, das sind nur drei. Es gibt dem Ganzen mehr Gewicht im Argument gerade, Stefan. Wir müssen noch die Emojis machen. Wir müssen Emojis machen. Wir haben auch schon viele gute Vorschläge bekommen auch von anderen Leuten. Zum Teil bessere. Machen wir so eine Sammelklage einfach. Dann so. Wir sammeln die alle. Ich glaube, das ist sowieso nur einmal im Jahr, dass sie das entscheiden, welche neuen Emojis ja, es wann gibt. Denn eigentlich? Puh, da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Farben, dachte ich. Es gibt ja verschiedene Farben, aber nur als Kreise, ne? Du meinst den klassischen Dreieck? Ich meine ein Quadrat. Alle Farben. Also ein Spektrum, so 27 Gang Farben. Und dann kannst du ja so pixelartmäßig Bilder malen. Wenn du halt so, du hast jede Farbe einmal so als ein Pixel und dann kannst du halt dann so ein kleines Hühnchen, kannst du dann so halt, du musst halt dann immer so Umbruch und dann auf dem aber anderen, auf dem Nokia Handy wird es dann anders eingezeigt. Da müssen die kleiner sein. Ja, aber du kannst, Emojis haben eine vorgefertigte Größe. Ja, ja. Aber angenommen, weil dann gehen dann nur in eine Reihe, so sagen wir mal 5 Quadrate. Und das kannst du damit nicht malen. Wohingegen, wenn die kleiner wären, das wäre ein Zusatzgimmick, könntest du wirklich Riesenbilder malen. Einfach mal, aber einfach mal gelb, einfach so, dass du das irgendwie vielleicht auch so markieren kannst. Wann fliegen das erste Mal Emojis raus? Wo man sagt so, brauchen wir 3 Hühnchen. Wir haben Hühnchen von der Seite, Hühnchen von oben, Hühnchen close-up. Wir haben so reicht nicht eins. Wir haben so Mugshots. Wir haben Mugshots von Hühnchen. Einmal rechts, einmal oben, einmal links. Ja, irgendwann übernimmt diese Agentur irgendjemand anderes und der sagt, Leute, wir haben 4000 Emojis. Jetzt irgendwie und dann alle, nein, der darf nicht gehen. Und dann jetzt sind alle Hühnchen raus, jetzt sind alle Pflanzen raus. Es gibt 20 verschiedene Pflanzen. Ich habe gestern eine Serie gesehen, wo wurde Mugshot gemacht. Und dann musste sie nach rechts gucken, nach links gucken und nach oben gucken. Zeigen sie uns ihren Hals. Und dann denke ich mir, ist es wirklich so, dass man das macht? Und warum muss man nicht nach unten gucken? Und dann werden Leute geholt und dann an dem Halsfoto erkennen sie, ja, sie war's mit dem Hals. Mit dem großen Hals. Wenn ich dir 100 Bilder von 100 Hälsen zeige, könntest du dein eigenes erkennen. Yeah. Ernsthaft? Ja. Nein. Bartwuchs? Doch. Na, okay, glatt rasiert. 100 glatt rasierte Männerhälse und du sagst, welcher ist meiner? Ich glaube, ich könnte die viele ausschließen, aber ich könnte die nicht herausfinden. Was meinst du, ist deine Chance? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 10%. 10%? Ja. Ja? Wenn ich 50 Gesichter zeige von Leuten, die sehr ähnlich sind und du bist dabei, würdest du dich erkennen? Ich sag jetzt mal ganz überheblich ja, kann mir aber gut vorstellen, dass ich in dieser bizarren japanischen Gameshow dann vor 3 Gesichtern kopfkratzend stehe und sag, ich bin nicht sicher. Die sind dir schon sehr ähnlich. Du hast mich da, glaube ich, falsch verstanden. Die sind dir schon, man denkt schon, wow. Ich habe gestern so eine Bilderstrecke gesehen, wo Leute sich selber in Museen entdeckt haben. Also wo ihre Doppelgänger im Museum, das ist schon ziemlich lustig. Das ist ein Ulk. Ja, manche sehen auch genauso aus, wo ich mir auch frage, sahen die aus, als sie ins Museum gegangen sind oder haben die sich selber entdeckt, sind nochmal nach Hause gefahren, haben sich das angezogen. Extra für Reddit. Und dann haben sie für Reddit nochmal mitgezogen. Für Reddit. Ja. Stimmt. Einmal in so einer Bilderstrecke sein. Ne? Sind das denn wirklich lustige Menschen? Oder ist das eher so ein, guck mal, der sieht ist aus wie ich. Ist nicht der das Foto macht, der lustigere Mensch. Ich frag mich immer, wie lustig sind solche Menschen? Weil du lachst herzlich drüber, aber ist es denn gerechtfertigt? Sind die, oder ist es einfach nur, also ist denen bewusst, wie lustig das jetzt ist? Oder denken die einfach, guck mal, der sieht ja aus wie Harald. Harald, stell dich mal daneben, Knipp. Ja. Und eigentlich der die alle zusammenstellt und die nebeneinander packt, diese Fotos, das ist dann eigentlich eher die Idee, oder? Oder nicht? Aber die müssen ja dementsprechend benannt werden, so. Haha, found my Doppelgänger in the museum. Doppelgänger ist auch so ein Wort, wo ich mir irgendwann, ich habe das irgendwann relativ früh, als ich Englisch gelernt habe, gehört, das Wort, dass es das gibt, Doppelgänger. Ja. Und da dachte ich mir, gut, das ist eine sehr einfache Sprache. Well, I see the Doppelgänger there at the Baum, at the house, yeah. Maus. Walk über die Straße. Alles ist die Straße. Englisch ist einfach. Doppelgänger, Kindergarten. You know, it's just, you're just pronouncing it differently. Ja. Yeah. Das sind die gleichen Wörter. Aber warum? Es wäre gut, wenn es die deutsche Wörter gäbe, die im Englischen dann aber eine andere Bedeutung haben. Dass du halt dann sagst Doppelgänger, aber das ist irgendwie Regenschirm. Hm. Und dann kommst du und denkst du dir, das ist ja völlig verrückt. Verrückte Welt. Das stimmt. Ist verrückt. Ist eine verrückte Welt. Ist eine verrückte Welt. Sind wir für Österreich, was Amerika für England ist? Wir haben eine bisschen andere Sprache, aber jeder weiß. Wir sind das größere Land. Das größere Land. Das erfolgreichere Land. Erfolgreicher. Das international wesentlich unbeliebtere Land. Ja, passt schon. Schon ein bisschen, ne? Ja. Oder ist Österreich so das Mexiko? Nee, die Türkei ist das Mexiko für Deutschland. Und Schweiz ist unser Kanada. Oh, yo. Wo alles gut ist. Stimmt. Aber die Kanada ist nicht so rassistisch, ne? Obwohl manche schon. Italien ist unser Frankreich? Nee, ich glaube, Frankreich ist unser Frankreich. Oder Brasilien ist deren Frankreich. Ja. Andere Kultur. Wir müssen die Karte, glaube ich, nochmal komplett neu zeichnen. Einfach, es müssen gewisse Reformen geben. Stefan Tietze, ich finde, du bist ein toller Typ, aber es gibt manche Sachen, die gefallen mir nicht an dir. Zum Beispiel, du bist einer der wenigen Menschen, die kaufen sich Wasser mit Geschmack. Wasser mit Geschmack. Und ich weiß nicht, was das soll. Manchmal sehe ich im Supermarkt Wasser mit Geschmack und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Schaumwein im weitesten Sinne. Eine Sprite. Sondern also ein Volvic. Ist nicht eine Cola auch Wasser mit Geschmack? Meine nee, Frage. Es ist einfach nicht eine Sprite auch Wasser mit Geschmack? Es ist ja halt so ein Hauch. Ja, so. Ja einfach. Es ist so ein normales Wasser mit einem Hauch Pfirsich. Und nichts ärgert mich mehr als Heuche. Ich hasse Hauch. Es ist für mich, wenn ich Wasser trinke, und es gibt nichts Geileres als Wasser, wenn man richtig durstig ist, sind wir uns beide einig. Doch. Wenn ich richtig durstig bin, trinke ich lieber Wasser als zum Beispiel Cola. So einen schönen kalten Wodka. Okay, aber zum Beispiel, wenn ich nicht durstig bin, trinke ich lieber Cola als Wasser. So einen schönen kalten genau. Gin. Aber, ja, und deswegen glaube ich, ist das Wasser ist der beste Durst. Ja, an der ist Stelle. Es schon. Also warum versuchst du mit deiner scheiß HO2-Phobie zu sagen, ah, ich kann es besser als die Natur. HO2. Du mit deiner scheiß Chemie. So, jetzt, wir hören einfach auf. Es wäre so ein guter Konter gewesen. 118 Folgen haben wir geschafft. Ah, jetzt, wir hören einfach auf. Das war so ein, Aber erklär dich mal, warum Kirsche hast du dich entschieden? Kirsche. Also. Man muss dazu sagen, Wasser mit Geschmack ist, sind wir uns alle einig, uncool. Wer auf diese Idee gekommen ist, furchtbar. Ja, wer auf die Idee gekommen ist, zu kaufen. Volvic treibt das Ganze auf die Spitze. Das ist nämlich wirklich, das ist wirklich perfektioniert. Erstmal, das Design ist toll. Du hast Volvic, aber manchmal sagt Wasser mit Geschmack nicht, ich bin Wasser mit Geschmack. Es hält nicht dieses Schild hoch, dieses leicht beschämende Schild. Aber das ist ganz selbstbewusst. Ganz groß drauf, Kirschgeschmack. Dann hast du die ganze Nährstoffliste ist in der Form einer Kirsche. Also alles daran sagt schon mal, ich bin Kirsche. Das ist schon mal gut. Und die erste Regel von Wasser ist Geschmack. Schäm dich nicht dafür, dass du Wasser mit Geschmack bist. Ja, und nenn es Volvic Touch. Es heißt Volvic Touch. Es hat aber, das ist ein bisschen ein anderes Statement, weil es hat schon mehr was von Kirschwasser als von Wasser mit ein bisschen Kirsche. Ich finde Gerolsteiner Zitrone, sowas, die machen es falsch. Weil da hast du ganz wenig Zitrone. Da ist auch Kohlensäure so, drin, das ist was anderes. Ja, das ist nicht gut. Das ist was ganz, Abstruses. Ja, das ist halt dann sowas wie eine Limo-Schorle. Ja. Vielleicht. Nee, aber eine halbe. Also ein Wasser, mit Limo. Eine Limo-Schorlen-Schorle. Eine Limo-Schorlen-Schorle. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, die irgendwie dann so ein bisschen, sag ich mal, Aversion haben gegen, das ist so chemisch und so und das ist nicht natürlich. Ich finde aber, wenn etwas klar ist, und trotzdem einen Kirschgeschmack haben soll, ist es so offensichtlich, dass da irgendwas falsch läuft. Wenn es so ein bisschen rötlich wäre, so wie so ein Fruchttee, würde ich sagen, das okay. Stimmt. Aber so ist es so, was genau ist da drin? Selbst Kirschsirup ist rot. Mhm. Meine also, Augen sagen, es ist auch so ein bisschen, das stimmt. Das ist das einzige Problem, was es hat. Das hast du so gut erkannt. Es ist nämlich ganz klar. Ganz klar. Und man will es sehen. Man will Geschmack sehen. Und in dem Moment, wo ich durchgucken kann, denke ich mir, was haben die da jetzt gemacht genau? Was für eine chemische Bombe ist da drin geplatzt, dass es noch durchsichtig ist? Ich frage mich aber wirklich, was da drin ist. Weil also Tee verfärbt ja auch. Und ich meine, gibt es denn Geschmack ohne Farbe? Gibt es denn einfach so was, also tröpfelst du rein, dann hat es einen anderen Geschmack? Ich glaube, es ist sogar weniger Chemie als ein wirklicher Kirschsaft. Weil da machen die ein Rot rein mit Lebensmittelfarbe und sowas, damit es rot aussieht. Ich glaube, das ist sogar noch weniger verfremdet irgendwie. Weil der Geschmacksstoff, glaube ich, einfach, den du reinpackst, einfach wirklich einfach farblos ist. Und ich glaube, aber ich will lieber mehr Chemie, damit es aussieht wie rote Farbe, als jetzt so. Ich verstehe nicht, wie man aus irgendwas Farbe rauskriegt. Ich verstehe, wie man eine Farbe zu einer anderen Farbe machen kann. Okay, aber irgendwas keine Farbe mehr haben lassen? Ja. Weil ich meine, du musst ja. Lass uns mal ein Klärwerk. Die große Klärwerk-Folge. Ja, da nimmst du ja was raus, aber da ist ja noch Kirsch mit drin. Trotzdem können sie gerne Klärwerk. Wir nennen sie Erklärwerk. Und da gehen wir rein und dann lass uns mal erklären, wie das funktioniert. Tatsächlich, ich komme wieder drauf zurück, ich weiß, es ist langsam schon nervig. Oh, Flugzeug. Leute regen sich dann auf. Nein, typisch Malediven. Oh. Auf den Malediven haben die, ist es zu anstrengend, quasi immer Wasser einzukaufen. Vom Festland, um Wasser herüber zu kutschieren. Ein Meer? Und deswegen haben die ein Meer und machen Meerwasser zu Trinkwasser. Clever. Nämlich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, das Salz rauszubekommen ist sehr einfach, mit Wasser verdunsten lassen und so destillieren. Aber wie man dann die Nährstoffe, diese kleinen Bakterien und Plankton rausbekommt, das ist, glaube ich, noch schwieriger. Und da gehört auch zu, na, das ist ja nicht ganz klar, das ist nicht ganz klar, Meerwasser, das noch klar zu machen. Und das ist, glaube ich, ein typischer Klärberg-Beruf. Also ich habe das schon mal angesprochen, aber es ist ja immer so ein bisschen, man nennt ja Salz auch das weiße Gold, weil das früher mal so wertvoll war. Ich habe mich immer gewehrt gegen diesen Begriff, ja. Weil es gibt das Meer. Das heißt, erstmal jedes Land, das am Meer liegt, also zum Beispiel Italien, wie kann denn da Salz selten sein? Weil du hast überall ein Meer, aus dem du Salz gewinnen kannst. Jetzt sagst du, ja, aber Salz wurde ja auch in Salzwerken abgebaut, Bad Reichenhall, da haut man das aus dem Stein und dann. Soweit wäre ich, glaube ich, nicht gegangen, meine Ausführung. So was würdest du sagen. Ja. Aber jetzt habe ich herausgefunden, dass, als die zum Beispiel in konkret Bad Reichenhall in Bayern Salz abgebaut haben. Salzburg. Wie haben die das transportiert? Nicht als Salz, nee, als Salzwasser. Die haben das in Wasser aufgelöst und haben dann die Sohle durch Leitungssysteme in eine andere Stadt gepumpt, weil das einfacher war, als irgendwie im Rucksack dein Trolley-Rucksack voll zu machen. Schön Rohr voller Salz und dann pusten. Ja, Sohleleitung. Das heißt, selbst die Sohleleitung. Selbst die Salz aus dem Berg gewonnen haben, lösen es dann nochmal auf in Wasser und haben damit Salzwasser wie Meerwasser. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das leichter ist. Aber die Natur hat euch bereits eine Leitung gebaut. Das ja. Meer. Das da Meer. Da ist schon Salzwasser drin. Und ihr aus Österreich müsst uns kein Meerwasser schicken. Ich war ja mal in Bad Reichenhall und habe da sogar gelernt, wie die das machen. Und ich dachte, die gehen da rein mit einem großen Hammer und hauen da das Salz aus der Wand. Nee, was die machen, die spülen den Berg mit Wasser aus. Lächerlich. Um das Salz im Berg auszulösen. Und was rauskommt, ist Sohle ist Salzwasser. Und was? Dann Wieso? Holen die da Achso. Das Salz raus. Sohle ist Salzwasser? Ja, Sohle Meer ist Salzwasser. Meer ist Sohle? Ich gehe kurz in die Sohle. Du gehst ins Meer, du Scheißidiot. Ich hasse mein ja. Kind. Ich hasse unser Sohn. Unser Sohn, wir hätten ihm nicht diese Bad Reichenhall-Doku zeigen sollen. Oder das Podcast-Ufer hören lassen. Ich gehe wacker in die Sohle. Ist es okay, Mama und Papa? Shut up. Just Ja, und deswegen ist es einfach Bullshit. Ja, das stimmt. Ich verstehe es nicht. Auch mit Öl. Öl ist überall. Wisst ihr, ich glaube nämlich, dass Öl auch nur die Sohle des richtigen Öls ist. Man holt das mit Wasser da raus. In Wahrheit ist Öl so ein Pulver. Nee, oder mit Öl holt man Gas raus. Dass man Wasser pumpt und das Wasser bindet das Gas zu Öl. Aber Öl akzeptiere ich. Es gibt große Ozeane voller Öl unter Wasser. Die liegen da und die pumpt man ab. Aber komm mir nicht mit Erdgas. Erdgas? Das muss doch hochsteigen, ne? Du willst mir erzählen, dass es in der ganzen fucking Erdkruste nicht ein Loch gibt, wo das einfach entweicht? Und dann kommt der Mensch und pumpt da. Wo kommt das alles hin? Wir hatten letztens einen Dreh, da war es kalt. Und da hatten wir so eine Gasflasche und so ein Feuerding, wo das dann Wärme strahlt. Wo habt ihr gedreht? Wärme, hier da drüben in der Halle. Und da war es kalt. Och. Und ja, die ist nicht beheizen. Da muss man den Schauspielern eine Wärmedecke und einen Bunsenbrenner holen. Und ja, da gab's Florentin Will ist kalt. Holt ihm und er will den Kaviar, den guten Kaviar, nicht dem aus dem Rewe, den richtigen, den frischen. Dieser Wärmestrahler hat 8 Stunden lang gewärmt mit Gas. Ich dachte, wo kommt das ganze Gas her? Weil das steigt doch aus. Du kannst ja nicht. Also ist irgendwo in der Erde irgendwo ein riesiger Hohlraum mit Gas oder was? Was? Warum bricht das denn nicht ein, vielleicht wenn das so das große ja kein, Mengen sind? Vielleicht ist das ja kein. Nee, erstmal, weil der Druck ja da ist. Du hast ja Druck. Viel Gas ist ja Druck. Ja, ein Luftballon. Luftballon ist auch Druck, ja. Aber deswegen kann ja trotzdem platzen. Nee, du hast von Einbrechen jetzt gesprochen, sorry. Warum es nicht einbricht, ist der Grund, weil Druck da ist. Weil es nicht entweicht, kann es einfach der Grund sein. Aber sorry, ganz kurz, dann kannst du ja sagen, ein Haus bricht auch ein, weil da Luftdruck herrscht in dem Haus. Ist denn da, nee, wie viel kurz. Druck ist denn in ich so einem Ich wollte nur sagen, Erdgas? Ein Luftballon bricht ja auch nicht zusammen, sondern da ist Druck drin, deswegen wird es nach außen gedrückt. Ja, ein Haus bricht auch nicht zusammen, aber das hängt nicht am Haus, das an dem Luft, Haus das im Haus ist. Haus nicht. Im Haus ist Luft. Ja, aber kein Luftdruck. Ja, gut, aber ist denn in Erdgas Druck oder was? Ich glaube schon, wenn du eine große Ansammlung hast und mal davon abgesehen, glaube ich, steigt Erdgas denn hoch? Weiß ich gar nicht. Vielleicht steigt es ja runter. Vielleicht ist es ein schwereres Gas als Sauerstoff zum Beispiel. Und deswegen bleibt es in der Erde. Nur mal eine Frage. Ja, aber ich lasse dich mal kurz mit deinen Gedanken alleine. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und warum ist da nicht mal ein Blitz eingeschlagen und es ist alles verbrannt? Also Erdgas finde ich Quatsch. Erdöl, das hält es zusammen. Und auch so Fracking und so, da musst du ja wirklich dir Mühe geben, um das aus dem Stein rauszukriegen. Weil das halt dann so in kleinen, ganz kleinen Adern bist dann du irgendwie für oder gegen Fracking? Für Fracking. Ganz kleinen Adern dann so. Bist du der einzige Mensch, der für Fracking ist? Ich bin tatsächlich die Person, die das mehr oder weniger alleine am Laufen hält. Weil alle sagen, entweder alle oder keiner. Ich glaube, der Typ, der auf die Idee gekommen ist, hat schon gesagt so, ich bin mir sicher, ich bin auch nicht so richtig dafür und es fühlt sich auch falsch an, das zu machen. Aber ich habe da diese Idee, wo man in den Boden Löcher bohrt und wir bombt und wir sprengen das rein und holt dann da Erde. Ich weiß, sorry, ich nehme schon zurück. Und irgend so ein Vollidiot hat gesagt, alle waren dagegen, aber ein Typ hat gesagt, ja, komm, lass mal machen. Was ist eine dumme Idee? Das ist schon, per Definition geht das schon schief. Ich meine, wir haben doch Erdöl im Meer, unter Meeresboden. Warum hat sich noch nie Erdöl mit dem Wasser vermischt mit dem Meer? Wenn man da bohrt mit so einer Bohrinsel, das verstehe ich jetzt auch erst, Bohrinsel, deswegen heißt die Bohrinseln. Ja, warum sollte das Bohrinseln in die heißen? In Erdkruste bohren, warum ist es noch nie passiert, dass Feuerzeug, jetzt verstehe ich es. Jetzt hat es Klick gemacht. Schulranzen, jetzt habe ich es. Warum gab es nicht nie ein Erdbeben und so ein Erdölreservoir ist komplett ins Meer geballert? Sag nochmal Reservoir. Reservoir. Wow. Warum ist es nicht komplett? Warum hat sich noch nie das Meerwasser mit dem Erdöl vermischt? Weil das kriegst du ja nicht mehr sauber. Weil Öl und Wasser sich nicht vermischen. Das ist doch der erste Versuch, den man in der Chemie macht. Ja, und deswegen ist es so, aber dann ist es auch kein Stress, dass BP irgendwie so ein Leck hat. Weil du denkst ja, hallo. Ein Shirt wieder an. Neunklass Stefan sagt: Ja, aber das vermischt sich nicht wie in meinem Salat. Ja. Da habe ich auch unten immer noch Öl. Halt die Fresse, Stefan. Mein Sohlesalat. Gut, Stefan, dich nehmen wir nicht mehr mit auf den nächsten Ausflug. Ins Klärwerk. Oder warum gibt es nicht keine. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es keine Ölseen? Formuliere die Frage mal bitte nochmal. Auf dem Meer. Warum ist das Öl so safe in der Erde? Warum kommt es nicht raus? Ich nicht. Es gibt Vulkane. Kommt mal was raus. Es gibt Vulkane, da kommt Lava vom Erdmittelpunkt hoch an die Erde. Warum geht denn nicht das Erdöl von seiner Erdkammer ins Meer? Das war die nächste Folge. Hallo! Hey! Wo sind denn alle? Weg mit dem Abspann! Weg mit dem Abspann! Ich glaube tatsächlich, dass es passiert, Florentin, um dir kurz mal den Wo ist denn dann das große Ölsee? Ich glaube, es passiert halt nicht in den Mengen, dass dann See entsteht, ein Ölsee. Außerdem kann ich mir auch das vorstellen. Weißt du, wie viel fucking Wasser es gibt auf der Welt? Weißt du, wie viel Wasser das da ist, wo du, natürlich gibt es da mal Öl, dass da Öl austritt, aber doch nicht in den Mengen, dass das Wasser irgendwie, wie viel Prozent des Erdballs besteht aus Wasser? Richtig. 70? Viel. Keine Ahnung. Aber da tritt doch nicht so viel Öl aus, als würde ich einen Einfluss darauf. Aber die müssen sich doch so viel anstrengen, da diese ganzen Aktivisten, die da irgendwie die Möwen sauber machen und so. Warum passiert sowas nicht natürlich? Weil ich meine, der Mensch, der bohrt ja nur ein ganz kleines Loch rein und saugt es dann raus. Aber es ist tief, es ist viel tiefer. Aber als Natur. Es würde alleine niemals passieren. Vielleicht mal bei so einem Erdbeben, okay, aber wann passiert mal so ein großes Erdbeben, dass man was, dass es so eine Auswirkung hat, wirklich eine dramatische? Sorry, dass ich jetzt wirklich ganz kurz da dranbleibe, aber Erdöl ist doch nichts anderes als Dinosaurier. Ist selbst mit mir anstrengend, ich höre nicht nur zu, ich rede auch dabei. Wie kommen denn Dinosaurier? Erstmal, das Meer ist wirklich fucking genau wie euch. Mir geht's genau wie euch. Das Meer ist fucking tief und dann unter Meer sind noch Dinosaurier, die sich verwandelt haben zu Öl. Manche denken wie jetzt, geht das? War die Erde damals kleiner? Die haben kein Sendebewusstsein. Mein Bewusstsein sagt mir sehr wohl, dass es gerade nicht unterhaltsam ist. Aber ich kann aktiv dagegen nichts tun. Fragen. Ja, ich stelle einfach nur ein paar Fragen in den Raum. Ein paar unbequeme Fragen an die Erdkrustenforscher da draußen, die auch gar nichts tun. Die in ihren geologischen Instituten rumsitzen und nichts tun. Hallo? Weil sich kein... Ja. Ja, er redet noch von Erdöl. Kein Mensch interessiert sich dafür. Ja. Die können doch in ihren Instituten machen, was sie wollen. Mhm. Die sitzen da rum und sagen, ah, hier Rubin, Saphir, Lapis Lazuli und denken sich irgendwelche Nummern aus. Aber im Grunde, dadurch, dass die Öffentlichkeit sich nicht für Gesteine interessiert, können die in ihren Instituten machen, was sie wollen. Hier sind 500 Euro, einen Moment. BP hat eben angerufen. Du sollst einfach nicht mehr von Öl reden, okay? Danke. Du hast unbequeme Fragen gestellt. Alter, mich nervt es so, wenn ich im ICE sitze und der vor mir macht die Lehne nach hinten. Hallo? Ich dachte mir, Alter, wie nervig ist das denn? Ja. Weil ich will ja fahren mit dem Zug. Ich habe da auch ein Ticket mir gekauft. 150? Und dann fahre ich dahin und dann lehnt es sich rein. Ich lehne mich doch auch nicht einfach so. Ganz kurz, das war die Bahn. 150 Euro. Die Bahn ist knickerig. Alter, wie scheiße siehst du eigentlich aus heute, Stefan? Hast du einen dummen Scheißpullover an? Kommst du mit einer Hose? Soll das ein Gürtel sein? Oder was? Das sind Fünfer. Was zockst du gerne? Hast du einen Spieltipp für uns? Ja, mein Spieltipp war ja mal, dass du immer quasi das Doppelte setzt auf die Zahl. Also, das ist kein Spieltipp. Das ist Mathematik. Du hast jetzt eine Gaming-Sendung bei Rocket Beans TV und das ist kein Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu Roulette Tourette. Wir haben heute einen ganz besonderen Tipp vorbereitet und zwar, wie man beim Roulette sicher gewinnt. Ich weiß, das war auch schon der Inhalt der Sendung 1 bis 8. Aber heute bei der neunten Sendung wollen wir das Rätsel endlich mal zu Ende bringen. Also, wenn ihr Geld habt, sagen wir mal, ihr habt 10 Euro, dann setzt ihr erstmal 1 Euro auf Schwarz. Kommt Schwarz dran. Wechselt ihr die Farbe und beginnt wieder erneut mit 1 Euro auf Rot. Wenn ihr verliert, dann müsst ihr das Doppelte auf diese Farbe setzen. Wenn ihr also verliert mit Schwarz, 1 Euro auf Schwarz, macht ihr 2 Euro auf Schwarz. Irgendwann werdet ihr gewinnen und ihr werdet den ganzen Verlust, den ihr davor hattet, wieder zurückgewinnen. So, das waren also zusammengefasst die Sendung 1 bis 8. Heute beim Staffelfinale möchte ich euch aber noch leider mit auf den Weg geben, dass sich die Banken darüber bewusst sind, die Casino-Banken. Und deswegen haben sie die Null und die Doppel-Null hinzugefügt, sodass dieses System nicht aufgeht. Danke, das war's von mir. Das war Tourette-Roulette. Bis vielen Dank. Ciao. Ciao. Auch ohne Null wird es nicht funktionieren. Ciao. Hallo? Wie abgesetzt? Wie, das war alles falsch. Wie kein Geld mehr. Gibt's einen Spieltipp? Kartenzählen. Ist Kartenzählen? Hast du einen Film? Ich meine jetzt eher sowas wie Gaming, Videospiele. So. Nicht so, wie hoch kann ich einen Stock in meinem Garten werfen, was du den ganzen Tag spielst, Stefan. Ich habe als Kind immer gespielt, wie hoch kann ich den Ball an die Decke werfen, ohne dass sie die Decke berührt. Das hey, das ist mein Spiel. Nee, du hast leise Ball. Leise Ball, Grenzball. Das ist Grenzball. Grenzball? Grenzball. Nein, das ist Deckenball. Nein, Grenzball. Wie nah man das an die Decke werfen kann. Ich war so oft Weltmeister von Deckenball. Und die Kommentatoren war ich meistens auch selber. Die konnten nicht fassen, dass Tietze schon wieder den Titel geholt hat. Ich habe meine halbe Jugend auf dem Rücken verbracht und immer Bälle hoch gegen die Decke. Tietze hat schon wieder im Deckenball. Selbst die Kommentatoren, die ich selber war, waren irgendwann schon gelangweilt. Ich meine so, ja, mein Gott, es spielt dann auch nur einer mit. Natürlich hat er gewonnen. Aber das war tatsächlich, ich habe in Berlin gewohnt und wir hatten so eine Berliner Wohnung, wo die Decken wahnsinnig hoch waren. Ich glaube, es waren 4 Meter, also wirklich lächerlich hoch. Einfach so, ihr baut 2 Wohnungen rein, lächerlich hoch. Und das war so geil, da im Bett zu liegen und dann einfach gute 3,5 Meter, der dann so richtig lang in der Luft bleibt und mit so richtig Kavems wieder nach unten kommt. Und nach 2 Wochen wieder zurückkommt, endlich. Und das war, also, und wenn ich alle ziehe nach Berlin, oh geil, Berghain, feiern, Drogen. Und ich so, Alter, Berlin, meine City. Die Decken sind hoch. Das war mein Berlin-Erlebnis. Tatsächlich sind diese Spiele, die man sich ausdenkt dann als Zweijähriger, dann bis dahin cool, bis dann ein Kumpel kommt, irgendwie ein Kindergartenfreund, und man zeigt ihm das Spiel und der ist sofort besser. Und man hat aber immer sich selber kommentiert und war immer der Weltmeister. Und dann denkt man so, jopp, dann bin ich jetzt nicht mehr der Weltmeister. Ey, der zweite Mensch, der je gesungen hat. Der erste Mensch, der singt, der denkt, ey, ich bin fucking Genie. Und der zweite, la. Und der erste so, ah, fuck. Und dann der erste Mensch, der mit Vibrato singt und also, what? Nee. Was ist das für ein Next-Level-Shit? Oh, say can you see by the dawn's early light? Lied. Hast du Vibrato, wenn du schön einen Ton singst? Nee. Aber beim Instrument sagt man Tremolo, ne? Nee. Und beim Singen Vibrato, oder? Tremolo sind zwischen zwei Tönen. Ah, und Vibrato ist, wenn du ein. Ist, glaube ich, nicht genau zwischen zwei Tönen. Ich glaube, Tremolo, wenn du bei der Gitarre oder beim Klavier einzelne Tasten hast, dann ist es Tremolo, aber wenn du einen flexiblen Notenton hast, dann ist es ein Vibrato. Nee, das ist ein Glissando. Nee, Glissando ist. Ey, unser Podcast-Outro ist ein Glissando. Ist am Ende immer ein Glissando. Glissando. Ein Glissando, der du. Ja, Musik. Ja, italienisch. Du kannst ja wirklich mit der Stimme unendlich mehr Töne erzeugen als mit dem Klavier. Klavier hast du 88. Und du hast 88 Töne. Nicht unendlich. Doch, du kannst jeden einzelnen möglichen Zwischenraum, du kannst ihn nicht treffen. Aber du kannst, wenn ich jetzt schon gemacht habe, habe ich schon unendlich mehr Töne erzeugt, als du erzeugen kannst mit dem Klavier. Weil du ja alle der Welt möglichen zwischen, auch zwischen 1 und 2, sind ja unendlich viele Zahlen. Natürlich. Also hast du auch zwischen dem Ton C und dem Ton Cis, ja, hast du unendlich viele Zwischentöne. Das ist eine physikalische Begrenzung, dass du irgendwann die Wellenlänge nicht mehr, also so wie du, keine Ahnung, so dieses, also du kannst ja Energie auch nicht beliebig klein machen, sondern es gibt ja so ein kleinstes Teilchen. Und vielleicht ist es lässt sich das auf Wellenlängen auch irgendwo anwenden, dass du halt in. Und auf die Mathematik, genau. Klar. Nee, auf die Mathematik eben nicht, weil sie ja theoretisch ist, aber praktisch, physikalisch. Oh, er hat so dieses Grinsen im. Er hat dieses. Müsst ihr sehen. Er hat dieses unsympathische Grinsen im Gesicht, dass er das weiß. Jeder kann sich das vorstellen. Wow. Jeder kann sich das vorstellen. Mathematik ist ja rein theoretisch. Und dann hat er dieses. Oh. Ich mag es einfach nicht, wenn du den Begriff unendlich verwendest. Ja, da bin ich sehr empfindlich. Es gibt dich genau aus diesen Bullshit-Labern noch unendlich mal weiter im Universum. Unendlich mal Florentin, der diesen Bullshit sagt. Ja. Der meint, er müsste mir sagen, dass ich ihn unendlich nicht mehr benutzen soll. Steff, wie geht's weiter eigentlich? Wie geht's weiter mit dem Podcast UFO? Also, Podcast UFO macht bald eine 5-jährige Pause. Eine 5-jährige Halloween-Pause. Die 5 Happy Halloween! Nichts mehr für 5 Jahre. Und dann wieder auftauchen, als wäre es nichts gewesen, als wäre es das Normalste der Welt. Wir machen normal weiter. Die wir reden immer noch über die Malediven, warum auch immer. Naja, ich glaube, wir machen bald, also, wir machen live. Kochen. Wir kochen live für euch. Ja. Mal einmal. Ich würde sagen, Weihnachten machen wir mal so ein zusammen Plätzchen backen, Spekulatius backen. Gerne, Plätzchen. Ja. Und dann der Live-Auftritt mit dem kleinsten Publikum der Welt. 2 Leute. Genau. Die kriegen dann aber auch ein bisschen Kekse. Einer kommt nicht davon. Er ist krank. Ja. Willst du Plätzchen backen? Nee. Ich war auch eher. Vanillehörnchen fand ich mal toll. Nee, Kupferl. Ich hatte immer Zitronen. Ich hatte so Zitronen, die dann zur Hälfte in so eine dunkle Kuvertüre eingetunkt waren. Wo dann habe ich. Und dann wollte ich die immer Leuten geben. Irgendwie so geil war ich. Ich war kein Kind mehr, glaube ich. Aber ich war schon noch so jung. Und dann habe ich die mal Leuten gegeben und die immer so, oh, das ist aber nicht wirklich weihnachtlich. Ja. Ich finde meinen Zitronenkeks mit Glasur. Ja, scheiß doch drauf. Das ist einfach Zitronenkekse. Also die haben das auch nicht negativ gemeint, sondern nur, oh, wie kommst du da jetzt drauf? Ja. Wenn man zu Weihnachten am 24. Dezember einen Snickers jemandem schenkt und man so, okay, das ist jetzt nicht wirklich angemessen, aber gut, danke. Unabhängig davon, was macht dieser fremde Junge genau an Weihnachten abends bei uns in der Wohnung? Kekse war. Strange. Und die meisten davon sind angebissen. Auch komische Sache. Aber ich habe als Kind. Ich glaube, du hättest cheaten können, indem du die Form weihnachtlich machst. Ja. Mit Sternen und Sternschnuppen. Viel Stern. Aber wenn du in Sternen reinbeißt, erwartest du nicht Zitrone. Das ist ein Schock. Das ist ein Geschmacksschock. Ja? Gesho. Klar. Weil du nicht mit Zitrone rechnest. Du rechnest mit. Habe ich mir zum Beispiel auch eine Idee. Aber Apfel ist nicht weihnachtlich, Bratapfel ist weihnachtlich. Zitrone nicht, Bratzitrone. Bratzitrone. Heiße Zitrone ist schon weihnachtlich. Ich finde das ganz gut, weil Feiertage, manchmal denkt man sich ja, Feiertage sind überholt, christlich, religiös, braucht man nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel hab ich so einen Thread gelesen auf Reddit, warum denn zu Weihnachten Zimt beliebt ist. Weil Zimt hat ja gar nichts mit Weihnachten zu tun. Es kommt irgendwo aus dem Urwald, wahnsinnig weit weg, wird einmal um die halbe Welt geschifft. Warum denn Weihnachten? In dem Wasser, Leute! Was? Jetzt reicht's! Jetzt Zole! Reicht's. Warum machen die Zole aus Zimt? Zimtzole! Was soll das? Und der Historiker hat halt gesagt, naja, Gewürze waren halt früher sehr teuer und man konnte die sich halt nur einmal im Jahr leisten. Oh mein Gott. Und das war halt zu Weihnachten. Ist das die beste Erklärung für eine vernünftige Frage? Ja, und das war halt zu Weihnachten. Ja, klar. Und dann hat sich das halt etabliert, Zimt zu Weihnachten. Und irgendwann hat man das auch emotional damit verbunden. Aber allein, weil es einen Feiertag gibt, und weil es gewisse Dinge gibt, die selten sind, fügt man die automatisch zusammen und dadurch wird der Feiertag noch besonderer, weil es der einzige Tag ist, an dem es Zimt gibt. Ich will noch mal ein paar Leute einladen. Ich will mal einladen, jemanden, einen Pilot mich mal einladen, um herauszufinden, ob Dinge. Wir müssen so schnell es geht durch diese Flugzeugphase. Leute, helft! Aber wenn der durchstartet, dann passieren schlimmere Dinge, als man denkt im Cockpit. Und so. Und wenn der diese Anschnallzeichen anmachen und, hallo, wir kriegen jetzt leichte Turbulenzen, da sind verschiedene Dinge. Unheil ist im Anflug in Wirklichkeit. Und ich will die von Kamps einladen. Weil Kamps meine ich nämlich. Diese Bäckereireihe? Die Bäckereireihe. Die machen nämlich zu Weihnachten ins Laugenbrötchen Zimt. Da bin ich der festen Überzeugung, dass sie die Rezeptur ändern, aktiv. Echt? Genau, um das zu beschreiben. Genau wie ich der festen Überzeugung bin, dass Coca-Cola im Laufe des Jahres anders schmeckt. Ich glaube nämlich, dass Weihnachten schmeckt Coca-Cola ein bisschen anders. Und zu Weihnachten ist auch im Leitungswasser etwas Zimt. Ja, vielleicht ist im Leitungswasser ein bisschen in der Luft. Ja. Oder weil alle so viel mit Zimt backen, hat man die ganze Zeit so vielleicht einen Zimtgeruch durch die Welt schweben. Nee, ist Quatsch. Aber warum, ich verstehe nicht, Vanille ist ja so das Vorzeige langweilig, ne? Man sagt ja auch, wenn was simpel ist, dann sagt man Vanille. Aber Vanille ist doch mega selten. Also auch so, wenn du dir echte Vanille kaufst, also so, dann kostet die schon so 5 €. Ich hätte gerne eine Vanille-Coke. Oh, boring. Nein, man sagt, wenn etwas, naja, wenn es verschiedene Varianten von etwas gibt, dann ist die Standardvariante ist Vanille. Nee. Nur beim Eis. Zum Beispiel bei World of Warcraft sagt man auch, die erste Variante war Vanille und danach kamen die Expansions, die Erweiterungen. Aber das klassische Standard-Langweilige ist Vanille, weil es so simpel ist. Obwohl Vanille an sich was total selten und komplexes ist. Es ist nicht, wahrscheinlich einfach, weil es weiß ist, oder? Es ist wahrscheinlich einfach, man sieht es und denkt sich, Standard. Vanille und Zimt ist auch schon in einer Schublade bei mir. Passt das zusammen? Es hat diese Schoten, es hat diese Schoten-Charaktere. Oh, ich habe jetzt Bock auf Vanille. Gibt es so eine Vanillemilch? Ja, klar. Bei uns in der Schule damals gab es die Wahl zwischen Erdbeermilch, Vanillemilch, Kakao. Keine Banane? Nee, Banane gab es nicht. Oh. Das war eine komische Zeit. Und dann war morgens vorm Klassenraum plötzlich so ein Kasten für alle Leute. Ich hatte immer Kakao. Aber was für ein seltsames Konzept. Aber es ist total merkwürdig. Weil, also kann ich jetzt einfach eine Vanilleschote mir kaufen und das die Vanille in Milch tun und dann habe ich Vanillemilch? Nee. Weil zum Beispiel, es gibt ja manche Gewürze, die nicht so funktionieren. Du kannst zum Beispiel einfach, keine Ahnung, Zucker tust du in Milch, dann hast du halt Zuckermilch. Aber Zimt, wenn du in Milch tust, passiert da gar nichts. Ist ja nicht so, dass es dann schmeckt wie Zimt. Die Leute von Kinderriegeln werden gerade mega nervös. Fuck, er hat's rausgefunden. Es ist ja, Zimt löst sich ja nicht auf und überträgt den Geschmack ja auch nicht so. Das musst du dann erst wieder einbacken in Zimthörnchen. Fett ist ein Geschmacksträger. Das stimmt. Fett ist ein Geschmacksträger. Aber Milch ist ja Fett. Milch ist ja Fett drin. Eine Bananenmilch kannst du ganz einfach machen. Du hast eine Banane, Milch, stampfen, dann. Aber Zimtmilch? Vielleicht musst du dann. Schwimmt dann oben nach. Naja, deswegen ist Fett ja ein Geschmacksträger, weil vielleicht dann das Fett in der Milch dann dazu führt, dass das Zimt besser aufgenommen wird. Aber klappt Vanillemilch? Einfach eine Vanilleschote auskratzen in Milch? Weil das sind ja dann nur so einzelne schwarze Brocken. Hm. Und die haben doch auf den Geschmacksnerven fast gar keinen Einfluss. Hm. Man müsste das ja irgendwie so machen, dass es sich auflöst oder so. Kennst du, bei manchen Liedern, manche Lieder haben ein klares Ende und manche Lieder werden so langsam leiser. Ja, ja. Und wenn, ich glaube, das ist die erste Podcast-Folge, die so langsam leiser wird. Ja, ab Minute 40 einfach. Die so ganz langsam. Ey, das ist auch mega. Das finde ich mal einen geilen Song. Der so, wenn ich ab 2 Sekunden schon immer ein bisschen langsamer, leiser wird immer. Und dann irgendwann so ganz leise noch zu hören ist. Ey, was ich, und das ist vielleicht nochmal eine extra Folge, aber was ich hasse, ist, wenn gerade so bei modernen Elektro und so ein bisschen Alternativ-Elektro-Sachen immer es manchmal so ein Intro gibt, wo Leute reden oder so, wo dann irgendwie so Samples, es gibt ja auch so oft Samples von ich hasse Martin das, wenn King Leute oder sowas, und dann hört man immer, dass er, wer oder will was das denn, ey? Und noch schlimmer sind Leute, die sich selber erwähnen. Jason Derulo. Ey, während Jason der Beat und die Musik Nirula läuft, kannst du sagen und machen, was du willst, mir scheißegal. Aber gib mir nicht, aber bevor der drop Song losgeht, fucking Bass! Okay, sorry. Macht's gut. Bis nächste Woche. Das war das Podcast UFO. Wir heben ab mit einem Glissando.